Team Gauland, Team Höcke, yo! Hallo zusammen und willkommen am Smalltalkers. Ich bin Leonis. Und ich bin Dennis. Unser heutiges Thema ist Erika Steinbachs Austritt aus der CDU. Als Grund für ihren Austritt nannte sie unter anderem die Flüchtlingspolitik Angela Merkels und eine Anpassung an den linken Zeitgeist der Partei. Steinbach ist die Sprecherin für Menschenrechte in ihrer Fraktion und gehört dem Fraktionsvorstand sowie dem CDU-Bundesvorstand an. Sie sitzt seit 1990 für den Wahlkreis Frankfurt am Main II im Bundestag. Und der Generalsekretär vom hessischen CDU-Landesverband, vom Heimatverband von Steinbach, hat schon dazu geäußert, es wäre konsequent, wenn sie nun auch ihr Bundestagsmandat niederlegt, das sie über die CDU geholt und der Partei zu verdanken hat. Wir müssen ein bisschen, glaube ich, zur Figur von Erika Steinbach sagen. Sie ist auf jeden Fall eine sehr kontroverse Figur und mit ihr sind ganz viele Medien-Skandale verbunden. Sie twittert sehr gerne. Zum Beispiel hat sie einmal Die Linke mit NSDAP verglichen. Die Nazis waren eine linke Partei, vergessen nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Im Nachhinein bezeichnen sie das als gezielte Provokation. Wir würden es heutzutage eher Trolling nennen. Oder Trumping. Außerdem hat sie zum Tod von Helmut Schmidt dessen Zitat retweetet. Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag. Und im Februar 2016 hat sie ein Bild gepostet. Und zwar das hier. Ich glaube, wir brauchen das nicht zu kommentieren. Natürlich haben die anderen Politiker dazu auch geäußert. Die Kommentare sind extrem vorhersehbar. Zum Beispiel vom linken Vorsitzenden Bert Rixinger. Ein längst überfälliger Schritt. Warum die CDU ihre Rechte hätte so lange duldete, ist eine andere Frage. Bert Fabricius von der CSU hat auf seiner Homepage geschrieben, aus der CSU wäre sie nicht ausgetreten. Ich persönlich finde das nur so dahergesagt. Denn ich glaube, auch aus der CSU wäre sie ausgetreten. Ich meine, in meinem Ernst, ja, die CSU ist deutlich konservativer, deutlich rechter als die CDU, aber letztendlich sind sie zusammen in einer Koalition und egal wie viele Ultimaten Seehofer, Merkel stellt, sie werden trotzdem zusammenbleiben. Also ich glaube schon, dass sie auch aus der CSU ausgetreten werden. Ja, meiner Meinung nach ist sie eine perfekte AfD-Politikerin. Sie kann trollen, sie kann twittern. Eigentlich gibt es bei AfD viele ehemalige CDU-CSU-Teilnehmer oder Mitglieder. Auch für sehr viele oder auch einige von der SPD, was ja überraschend ist. Genau. Beatrix von Storck hat schon auch dazu getweetet. Liebe Frau Steinbach, konservative Ex-CDUler sind in der AfD immer herzlich willkommen. Dass so eine gute Idee ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also wir wissen auch, dass Beatrix von Storch eine Expertin im Trollen von Social Media ist. Ob sie tatsächlich in die AfD eintritt, ist eine andere Sache. Sie plant zwar keinen Eintritt in die Partei, Zitat Steinbach, aber ich hoffe, dass die AfD in den Bundestag einzieht, damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt. Nur so bleibt die Demokratie lebendig. Und ich sage tatsächlich, es wäre eine schlechte, also für die AfD wäre es tatsächlich eher von Nachteil, so jemanden einzunehmen. Denn erstens, sie kämpfen sowieso schon mit ihrem sehr, sehr rechten Image. Und die Tatsache, dass auch in der AfD gerade nicht alles glatt läuft, dass da sehr viele Machtkämpfe sind, dass da momentan mittlerweile, ich glaube, es sind zwei Lager, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass AfD tatsächlich drohen, von innen zu zerfressen. Und dann so jemand so Kontroverses aufzunehmen, würde vielleicht kurz als Ablenkung gelten. Aber ja, sie wird Team Höcke sein. Und ich glaube, und daran ist tatsächlich die Vorsitzende Frau Kapiri wahrscheinlich eher nicht interessiert. Genau, das stimmt. Das stimmt, aber Höcke ist schon, glaube ich, sicher interessiert. Der AfD-Witze Alexander Gauland kündigte der Welt am Sonntag an. Mit Erika Steinbach werde ich in der nächsten Zeit sicherlich telefonieren und auch über ihre weiteren politischen Pläne sprechen. Team Gauland, Team Höcke, yo! Ja, das ist, wie gesagt, ob das der AfD A Stimmen bringt und sich tatsächlich politisch weiterbringt, ist zweifelhaft. Ja, da gebe ich direkt. Natürlich wird Steinbach AfD eher radikale, eher marginale machen. Aber mal sehen, wohin sich die Partei tatsächlich entwickelt. Ich finde tatsächlich sehr, sehr interessant auch, dass sie, wenn sie ihren Sitz nicht niederlegt, heißt das, dass sie als Parteilose diesen Sitz vertritt? Gab es sowas schon mal? Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Schreibt in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ist das überhaupt möglich? Wie ist die Zukunft? Und gehört sie in die AfD oder überhaupt in den Bundestag? Schreibt es in die Kommentare. Bis demnächst. Jo, ciao. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.